Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios. Ja, riecht wie Krise, schmeckt wie Krise, ist Krise irgendwie. Mannschaft ist nicht zufrieden, die Fans sind nicht zufrieden, es gab Pfiffe in der Arena. Darüber spreche ich auch mit einem Mitglied der Supporters. Ganz viele Fans haben mir natürlich auch geschrieben, was denn jetzt zu tun sei, um aus der Krise rauszukommen. Antworten dazu erhoffe ich mir auch im Gespräch mit Markus Lindemann. Der ist Sky-Kommentator und hat auch die Wölfe in dieser Saison schon einige Male kommentiert. Und natürlich sprechen wir auch über das kommende Spiel gegen den FC Schalke 04 und die Rückkehr von Julian Draxler. Darüber rede ich mit Mario Turic von RTL Aktuell und Schalke-Experte. Klares Abseits. Schatz, wir müssen reden, denn nach dieser gefühlten Niederlage scheint einiges im Argen. Sowohl auf dem Platz auch als auf der Tribüne. Es gab Pfiffe, es gab einen erneut blutleeren Auftritt, so haben mir ganz viele Fans auch geschrieben. Und ganz viele sind auch der Meinung, das kann so nicht weitergehen, es muss sich was tun. Und deswegen habe ich auch die Frage der Woche sozusagen ausgegeben. Holzhammermethode oder Streicheleinheit, was kann denn Trainer Dieter Hecking tun jetzt in dieser Situation und vor dem richtungsweisenden Spiel gegen Schalke? Irgendwie kommt man ja nicht aus der Winterpause so richtig raus. Jetzt ist es so, dass man gegen Köln zu Hause auch nicht mehr die Punkte holt, die man eigentlich so dringend bräuchte, wenn man es auswärts schon nicht auf die Kette bringt. Ja, und habe ich gedacht, ich stelle mal diese Frage. Was mich dann aber verwundert hat oder doch so ein bisschen überrascht hat, ist, wie viele dort in diesem Zusammenhang schon den Kopf des Trainers fordern oder auch tatsächlich Konsequenzen sogar im Management. Dazu sage ich gleich auch noch meine eigene Meinung natürlich. Aber erstmal möchte ich diejenigen zu Worte kommen lassen, die mir geschrieben haben. Und zwar auf die Frage, was kann denn Dieter Hecking jetzt tun? Und da ist ja fast schon von Fatalismus einiges zu spüren, wenn ich hier lese. Ein Wolf hat mir geschrieben, Coach Dieter Hecking kann, das ist jetzt meine persönliche Meinung, vermutlich nichts mehr tun. Da ich ihn für einen guten Trainer halte, vermute ich, dass er schon alles Mögliche versucht hat. Intern ansprechen, öffentlich kritisieren, trainieren. Ich vermute einfach, dass wir am Ende einer langen Reise mit ihm angelangt sind. Er hat unseren Verein in ein ruhiges Fahrwasser gebracht und uns einige Erfolge beschert. Er kann aber vermutlich nicht mehr diese gewisse Motivation vermitteln, bei jedem Spiel Dreck fressen zu müssen, um zu gewinnen. Es fehlen halt die gewissen Reize, alles geben zu wollen, Stichwort Siegermentalität. Ja, und User Diego 1953 formuliert es sogar noch ein bisschen drastischer. Er sagte, Hecking könnte dem Modell Klopp und Favre folgen, seinen Rücktritt einreichen. Beide sind keine schlechten Trainer und hatten jeweils für den BVB und Gladbach geradezu Historisches geleistet und waren sich nicht zu schade, den Hut zu nehmen. User Wolfnat ist da ein bisschen anderer Meinung. Er sagte, Dieter Hecking sollte seiner Meinung nach weiterhin die Nerven behalten und dafür sorgen, dass die Spieler mehr Selbstvertrauen aufbauen. Jetzt in Panik und blindem Aktionismus zu verfallen, fände ich komplett falsch. Es ist zwar Alltag im Fußball, Trainern das Vertrauen auszusprechen, um sie dann wenige Stunden später zu feuern, aber davon halte ich nichts. Davon abgesehen denke ich, dass Hecking seine Arbeit weiterführen muss und auch soll. Und dann geht es so ein bisschen in die Außenwirkungen, die der Trainer ausstrahlt, die sich aus Sicht von User Emswolf ändern sollte. Hecking sollte mehr darum geben, die Spieler zu motivieren und nicht immer bei jedem Spiel wie ein Eisblock auf dem Sitz rumgähnen. Soweit User Emswolf. Und User Johnny.pl hat mir geschrieben, Hecking analysiert in meinen Augen wunderbar, doch scheint er meistens erst sehr spät oder gar nicht die Mittel zu finden, bestimmte Fehler abzustellen. Oder aber er trifft nicht die richtigen Maßnahmen, um die taktische Ausrichtung so aussehen zu lassen, wie sie sein müsste. Er nennt dann Beispiele der User und zwar nach dem Motto, erste Halbzeit wunderbar, wir ändern nichts, der gegnerische Trainer stellt um und wir sind dann total überrascht in der zweiten Halbzeit. Und dann können wir nicht mehr reagieren. Oder aber erste Halbzeit ist schlecht, Gegner stellt sich nicht um, wir erkennen in der Halbzeit, was zu tun ist und spielen eine zweite, bessere Hälfte, wie zum Beispiel gegen Dortmund. Ja, das ist insgesamt aus meiner Sicht schon sehr, sehr starker Tobak und muss man sich die Frage stellen, warum ist das so? Denn letztendlich ist es unter Dieter Hecking sozusagen auch die erste längere Durststrecke, die wir jetzt durchleben. Vorher ging es gefühlt bergauf, fast nur bergauf. Und ich glaube, darin liegt es so ein bisschen begründet, warum jetzt diese Frustration so massiv durchschlägt. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Trainer jetzt schon in Frage zu stellen. Denn man nehme nur das Spiel in Frankfurt. Wenn das ganz normal gelaufen wäre, dann hätten wir die da 3-4-1 nach Hause geschickt oder wären nach Hause gefahren und alle hätten gesagt, boah, geil, ist der VfL aus den Startlöchern gekommen. So, jetzt ist es aber so, dass die Punkte nicht da sind, die Ergebnisse nicht da sind und natürlich wird dann angefangen zu überlegen. Deswegen gleich alles in Frage zu stellen und vor allen Dingen das, was der Trainer leisten kann, das finde ich etwas verfrüht, meiner Meinung nach. Auf einem anderen Blatt steht, und das heizt, glaube ich, auch so ein bisschen die Frustration an, ist, ja, man steckt so in der Krise und irgendwie tut sich aber auch nichts, um das Ganze zu beheben. Beispiel Transferfenster jetzt, es sind nicht die erhofften großen Namen an Neuverpflichtungen gekommen und jetzt ist die Sorge da, dass man die Ziele nicht erreicht, sowohl von den Fans, glaube ich, als auch von den Verantwortlichen. Und wir müssen so ein bisschen aufpassen, aus meiner Sicht, dass wir uns in dieser Abwärtsspirale, gerade auch so, was die Stimmung angeht, im und um den Verein, dass wir uns da nicht ganz nach unten drehen. Denn, Leute, seid mal ehrlich, wenn das jetzt noch am Samstag schief gehen sollte mit Schalke, dann rutschen wir da ganz, ganz tief rein. Und dann geht es nicht nach oben, sondern dann geht es nach unten. Und dann muss man aus dieser Spirale erstmal wieder rauskommen. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, wenn es wirklich schief gehen würde und wir würden da richtig unten reinrutschen, dann würden wir, um das Schlimmste zu verhindern, ja alle zusammenstehen, die Mannschaft unterstützen und da unten rauspeitschen wollen. Die Frage ist, warum passiert das nicht gleich? Und zwar jetzt, sondern es wird eher so den negativen Gefühlen freien Lauf gelassen, wo die Mannschaft, und das sehen wir ja, das haben wir ja gegen Köln gesehen, durchaus die Unterstützung nötig hätte. Ja, kritische Dinge muss man ansprechen, das mache ich auch immer wieder hier in der Sendung. Ich weiß aber nicht, ob eine Trainerdiskussion so dienlich ist, um das Ganze jetzt in eine positive Richtung zu bringen. Siehe, was in Gladbach passiert ist, da haben alle gejubelt, André Schubert ist da, ja, und jetzt sieht es da auch nicht so pralle aus. Also ist nicht immer gesagt, dass dann ein Trainerwechsel gleich was Positives bewirken würde. Oder gar, was ich auch schon gelesen habe, dass es sogar um den Manager geht. Stichwort Transferpolitik, da muss ich auch sagen, wenn dann viele Leute schreiben, ah, hier De Bruyne und Perisic hätte man nie abgeben dürfen und so weiter und so fort. Ich erinnere daran, als die zu uns gekommen sind, haben beide ordentlich Anlaufzeit gebraucht und trotzdem waren es hinterher die gewünschten und erhofften Verstärkungen. Vielleicht ist in der jetzigen Situation auch ein bisschen mehr Geduld gefragt, auch wenn es schwer fällt, auch mir fällt es schwer, gebe ich ganz offen zu. Natürlich wünsche ich mir, dass unsere Mannschaft erfolgreicher spielt, als es bisher der Fall ist, aber ich weiß nicht, ob da jetzt Ad-hoc-Maßnahmen weiterhelfen. Auch sollte man sich überlegen, ob Pfiffe in der Arena, wie jetzt im Spiel gegen Köln, das richtige Mittel sind oder ob dadurch die Stimmung insgesamt noch weiter nach unten geht und nach unten gedrückt wird. Und darüber möchte ich auch reden mit Daniel von den Supporters. Er hat nämlich nach dem Spiel gegen Köln einen ganz interessanten Post verfasst und das Thema Stimmung nochmal auf die Agenda gehoben. Und darüber möchte ich gerne mit ihm sprechen. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Ja, du hast vor allen Dingen über den Umgang mit der Mannschaft geschrieben und da möchte ich ganz zitieren. Wie oft werden Einzelspieler über die Maße hinaus gefeiert? Wie schnell wird nach einem Sieg die Humba von der Mannschaft gefordert? Wie kann es sein, dass man eben diese Helden dann getreu dem Motto heute hui, morgen pfui, nach einer kurzen Phase nicht zufriedenstellender Leistungen schon derart abstraft? Sieht so Unterstützung und Zusammenhalt aus? Ja, Daniel, war das mehr aus dem ersten Frust heraus oder wie beurteilst du das insgesamt? Nein, es war sicherlich einfach dem Spiel oder dem Stimmungsabbild geschuldet und dann sicherlich auch ein Stück weit Frust und auch gar nicht als Kritik an den Fans im Stadion oder in der Kurve direkt zu verstehen, sondern einfach als Diskussionsanstoß gegen über die Stimmung insgesamt beim VfL. Auch bei Auswärtsspielen. Wir werden ja zum Teil zu Recht kritisiert für fehlende Stimmung oder vielleicht auch nicht so enthusiastische Stimmung, wie sie vielleicht andere Fans oder die Fans anderer Vereine manchmal abliefern. Ja, und in dieser Gemengelage ist dieser Post irgendwie entstanden. Was hast du für Reaktionen darauf erhalten? Ja, insgesamt war es ja, wenn man sich eben diese Kommentare bei Facebook anguckt, schon so, dass geteiltes Meinungsabbild darauf erfolgt ist. Das liegt aber, glaube ich, auch in der Natur der Sache, dass es natürlich Fans gibt, die sagen, ich erkaufe mir mit meiner Eintrittskarte im Stadion die Leistung des Spielers und bin eben auch nicht in der Pflicht, da irgendwas beizutragen. Und umgekehrt gibt es natürlich auch viele Fans, die sehr wohl denken, dass ihr Support das letzte Quäntchen an Leistung vielleicht bei den Spielern rauskitzeln kann oder eben umgekehrt, wenn es nicht so läuft, auch die Leistung negativ beeinflussen kann. Von daher wurde kontrovers diskutiert und das war, wie gesagt, auch ein Stück weit mein Ansinnen, das Thema einfach zur Sprache zu bringen. Woran hapert es denn in der Kurve oder auch im Block, beziehungsweise was läuft denn auch gut? Oh, das ist schwierig spontan zu beantworten. Ich denke, wir haben in der Kurve schon immer eine gewisse strukturelle Problematik mit der Block-Einteilung, Singing Area und auch ja dem Stimmungskern im Unterrang, der ja doch hauptsächlich auf Block 5 und teilweise 3 und 7 sich begrenzt. Da ist auch meine Wahrnehmung so, dass viele Fans dort primär aufgrund der günstigen Karten stehen und eben nicht, weil sie um Stimmung, um Support, um Anfeuern in der Mannschaft bemüht sind. Und ein Stück weit haben dann natürlich auch andere Fans in anderen Stadionbereichen, insbesondere junge Fans aus der Familienkurve, da dann auch gar nicht die Möglichkeit, da ranzuwachsen, rangeführt zu werden oder eben sich da einbringen zu können. Welche Erwartungen bzw. Wünsche hast du denn dann? Ich würde mir wünschen, dass man das Thema selbstverwalteter Block, Mittelblock im Unterrang, was auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder Thema war, zwischen Fanszene und Vertretern des VfL Wolfsburg, dass man das nochmal aufgreift und vielleicht damit einfach einen positiven Impuls setzen kann, dass die stimmungswilligen Fans sich in der Mitte der Kurve beheimaten und von da aus das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr in die Außenbereiche tragen und so eben auch eine neue Durchmischung von Fans in der Fankurve stattfinden kann. Und ein entscheidender Punkt ist natürlich auch, was ich eben kritisiert habe, dass man aus meiner Sicht als Fan schon auch ein Stück weit immer in Vorleistung gehen muss oder einfach Fan sein für mich auch ausmacht, dass man eben in guten wie in schlechten Tagen seine Mannschaft unterstützt und eben nicht vorschnell pfeift, dass man, wenn man 100% Leistung auf dem Platz sehen will, eben auch zumindest eine ähnliche Leistung auch als Fan in seiner Unterstützung bieten muss, liefern muss. Es passt in meiner Wahrnehmung einfach oft nicht zusammen, dass Siege himmelhoch jauchzend gefeiert werden, Niederlagen dementsprechend übertrieben negativ dargestellt werden. Das ist natürlich emotional bedingt, das ist auch gut so, weil das macht ja den Fußball auch irgendwo aus. Aber für mich persönlich gibt es eben dann doch zu viele Fans, die nur auf Fotos und Autogramme aus sind und sozusagen den Aspekt unterstützen, beim Fansein vielleicht etwas vernachlässigen. Klare Meinung und eine Stimme aus der Nordkurve, das war Daniel von den Supporters. Danke fürs Gespräch. Gut, ich danke dir. Kombinationsspiel. Ja, wir wollen natürlich weiter erkunden, wie es um den VfL Wolfsburg steht. Und dazu begrüße ich jetzt am Telefon Markus Lindemann. Markus ist Sky-Kommentator und hat auch die Wölfe in dieser Saison schon mehrmals vor dem Mikrofon gehabt. Hallo Markus. Hallo Lars. Krise beim VfL Wolfsburg. Wie tief ist sie denn aus deiner Sicht? Tja, also die Zahlen sprechen im Moment eine relativ eindeutige Sprache. Ich glaube, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, 6 Spiele übergreifend ohne Sieg. Platz 7 in der Tabelle, das ist natürlich deutlich hinter den Ansprüchen von Dieter Hecking und Klaus Allofs. Also es ist eine Krise, ich glaube, das diskutiert zurzeit auch niemand weg. Was mich ein bisschen besorgt, ist, dass es offensichtlich zu einem kleinen Bruch mit den Fans kommt. Denn ich habe gehört, nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln am Wochenende gab es ein Pfeifkonzert. Und das ist man, glaube ich, so nicht gewohnt in Wolfsburg. Ja, das hat ja der Daniel eben auch schon so ähnlich gesagt. Über Dieter Hecking haben wir vorhin auch schon gesprochen. Was muss der denn jetzt machen, aus deiner Sicht? Ich glaube, das sind die berühmten Automatismen. Wenn man die ganze Saison verfolgt, gab es immer wieder personelle Wechsel aufgrund von Verletzungen. Und ein Schlüssel des Wolfsburger Spiels ist aus meiner Sicht das stabile Zentrum, also das stabile Mittelfeldzentrum. Und jeder weiß, dass Luis Gustavo in dieser Saison eigentlich noch nie bei 100% war. Der hat so eine immer sich mitschleppende Knieverletzung. Das belastet den, das belästigt den auch. Jetzt ist er ja gegen Köln zurückgekehrt, holt sich gleich die fünfte gelbe Karte ab. Das bedeutet, fürs nächste Spiel kann er wieder nicht mithelfen. Also ich glaube, diese Mannschaft braucht personelle Stabilität, damit Kontinuität. Ich denke an einen Wierinja, der in dieser Saison auf jeder Position fast schon gespielt hat. Und darüber hinaus fehlen natürlich die Granden der letzten Saison. Ich finde das durchaus sympathisch, dass Dieter Hecking und auch Klaus Allofs nicht bei jedem Interview daran erinnern. Deswegen tue ich das jetzt mal. Also ein De Bruyne und auch ein Perisic sind halt nicht innerhalb von Monaten zu ersetzen. Das ist die Erkenntnis aus dieser Saison. Und da müssen sich halt die Automatismen, von denen ich gerade gesprochen habe, mit den neuen Spielern, zu denen ich im Übrigen auch immer noch Schürrle zähle, aber insbesondere Kruse und Draxler, die müssen sich einspielen. Die Mannschaft braucht eine personelle Stabilität und da bin ich mir sicher, dass Wolfsburg auch ein Kandidat bleibt für Champions-League-Plätze. Aufgrund der von dir auch eben gerade angesprochenen langen Durststrecke gibt es einige, die den Trainer auch sehr, sehr kritisch sehen. Findest du, dass Dieter Hecking angezählt ist? Kann ich mir nicht vorstellen. Also mich wundert das jetzt auch, ich höre das zum ersten Mal. Für mich ist grundsätzlich ja kein Trainer unumstritten in der Fußball-Bundesliga. Ich glaube, André Schubert hat vor ein paar Wochen mal gesagt, wir sind alle nur Interimstrainer. Da ist was dran an dieser Aussage. Insofern wird sicherlich Dieter Hecking auch nicht in den nächsten 10 Jahren Trainer beim VfL Wolfsburg bleiben. Aber ich darf sagen, dass ich den Trainer sehr schätze, weil ich weiß, dass er nah an der Mannschaft ist, dass er immer gut vorbereitet, dass er nach Leistung aufstellt und nicht nach Namen. Insofern, ich kann das aus der Distanz etwas schwer beurteilen, aber ich denke, dass ein Verein nicht gut beraten ist, auch in einer Negativserie sofort den Trainer rauszuschmeißen. Und Klaus Allofs ist auch ein leitender Angestellter, der zu solchen Aktionen auch nicht neigt. Das zeigt seine Karriere und sein Wirken bei Werder Bremen. Jetzt hast du den VfL Wolfsburg in dieser Saison schon einige Male selbst auch kommentiert. Was muss denn besser werden, dass es wieder läuft? Diesbezüglich, Lars, muss ich sagen, ist meine Aussage vielleicht gar nicht so repräsentativ, denn ich habe richtig gute Spiele gehabt mit dem VfL Wolfsburg. Ich hatte beispielsweise Manchester United. Also ganz einfach, die müssen einfach so spielen wie gegen Manchester. Das hat gepasst. Ich habe das Supercup-Finale übertragen. Da haben sie zwar erst nach Elfmeterschießen, aber immerhin die Bayern besiegt. Tja, also sie brauchen eine gute Tagesform, sie brauchen Sicherheit. Damit bin ich wieder beim Punkt, den wir eingangs besprochen haben. Sie brauchen Kontinuität, wenig Wechsel auf den Positionen, ein klares System, das lässt Dieter Hecking ja spielen, also ein relativ eindeutiges 4-4-2. Er ist ja weg vom 4-2-3-1, weil er Kruse ein paar Meter weiter nach vorne postiert hat. Aber eins muss ich noch sagen, einer wie Bas Dost fehlt natürlich in dieser Phase enorm. Das ist einer, der hat einen Punch, der weiß genau, wo das berühmte Tor steht und ist immer anspielbar, wird oft unterschätzt, weil seine Bewegungen mitunter auch sehr stachsig wirken. Es ist nicht absehbar, denke ich, wann der zurückkommt. Man hört immer, Ende März wird das der Fall sein, nach seiner schweren Verletzung. Also das ist jemand, der dieser Mannschaft abgeht. Jetzt kommt es ja am Samstag zum ja sozusagen fast vorentscheidenden Spiel mit um die Europacup-Plätze auf Schalke. Ist ja auch ein besonderes Spiel wegen der Rückkehr von Julian Draxler. Wie beurteilst du das Ganze? Also für Julian Draxler, um damit zu beginnen, ist das sicherlich ein Novum in seiner immer noch relativ jungen Karriere. Gebürtiger Gelsenkirchener, ein echter Schalker Jung, erstmals bei einem anderen Verein unterwegs, zumindest in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt kommt er zurück nach Schalke. Und da bin ich wirklich mal sehr gespannt und sehr, sehr neugierig, inwieweit die Schalker Fans das berühmte Fingerspitzengefühl entwickeln. Werden sie ihn auspfeifen, werden sie ihn nicht auspfeifen? Das ist für mich die große Frage. Wenn die Schalker Fans Größe zeigen wollen, dann werden sie ihn freundlich empfangen, denn Julian Draxler hat für diesen Verein eine ganze Menge geleistet, hatte in der Endphase ein bisschen Pech mit vielen Verletzungen und konnte so nicht sein, wie ich finde, grandioses Potenzial abrufen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Wolfsburg auswärts, das ist so ein eigenes Thema. Wenn ich das recht erinnere, haben die einmal gewonnen in dieser Saison in der Bundesliga. Das war in Darmstadt in der Hinrunde. Damit sind sie Letzter der Auswärtstabelle. Also vom Papier her ist erstmal Schalke der Favorit. Aber wenn dann das Spiel angepfiffen wird, zählt die Papierform ja meistens nichts. Und insofern denke ich, dass es eine 50-50-Chance ist. Aber Schalke muss natürlich auch zu Hause, das hast du angesprochen, die müssen punkten. Und ich finde, um nochmal auf das Trainerthema zu sprechen zu kommen, dass André Breitenreiter vergleichsweise stärker unter Druck und in der Kritik steht als Dieter Hecking auf der anderen Seite. Wie siehst du die Entwicklung des VfL Wolfsburg in den letzten 2-3 Jahren? Was macht der Verein auf dich für einen Eindruck? Also erstmal habe ich den Eindruck, dass man bemüht ist, in Wolfsburg eine Mannschaft zusammenzustellen, die dem Publikum attraktiven Fußball bietet. Also da geht es natürlich um Ergebnisse. Das ist ja letztlich auch der Sinn des Spiels. Aber ich habe, wenn ich so in den Rückspiegel der letzten 3, 4, 5 Jahre schaue, den Eindruck, dass man vor allem Wert darauf legt, technisch gute Fußballer zu verpflichten. Fußballer, die auch in der Lage sind, ein spektakuläres Spiel abzuliefern. Das ist schon mal etwas, was ich sehr schätze. Dann gibt es ja oft den Vorwurf, beim VfL Wolfsburg werden die Euro geradezu in die Aller geschmissen. Den Eindruck wiederum habe ich nicht. Sie haben einen Trainer mit Augenmaß, Sie haben mit Klaus Allofs einen Geschäftsführer mit Augenmaß. Ich glaube, dass damit Bedacht verpflichtet wird. Das zeigt auch die zurückliegende Winterpause. Sie wollten Embolo haben vom FC Basel, das ist ja bekannt. Letztlich hat Basel den nicht gehen lassen und Wolfsburg hat Bruno Henrique verpflichtet. Natürlich auch wissend, dass Bas Dost nicht so schnell zurückkommt, also ein Mittelstürmertyp Bruno Henrique. Ich will damit sagen, das Geld wird nicht wild und ohne Bedacht rausgeworfen, sondern da wird schon auf die Position und die Begehrlichkeiten im Team geschaut, also mit Augenmaß investiert und immer wieder sich selbst auf die Fahne schreibend, wir wollen ansprechenden, idealerweise auch spektakulären Fußball bieten. Das gefällt mir aus der Distanz betrachtet sehr gut. Das klingt schon mal sehr, sehr wertschätzend. Ich habe da nochmal eine Frage zu deiner Arbeit. Für Leute, die da nicht so den Einblick haben, ist das ja immer sehr spannend. Sky-Kommentator. Wie bereitest du dich vor auf die Spiele und wie werdet ihr überhaupt eingeteilt? Also da habe ich wenig Einfluss. Es gibt eine relativ eindeutige Hierarchie bei Sky. Das heißt, Chefkommentator ist Marcel Reif, der bekanntermaßen im Sommer aufhört und dann wird sozusagen nach unten dekliniert. Ich kann mich nicht beklagen, ich bekomme vernünftige Spiele, aber ich habe keinen Einfluss. Vielleicht mit meiner Leistung dann letztlich am Mikrofon indirekt. Aber ich will nicht sagen, ich nehme, was kommt, aber wir werden praktisch davon in Kenntnis gesetzt, welche Spiele wir zu begleiten haben. Wir haben so einen Vorlauf von 2-3 Wochen. Also ich weiß heute, welche Spiele ich in den nächsten 2-3 Wochen kommentieren beziehungsweise auch als Interviewer begleiten muss. Und dann beginnt im Grunde nach einem, wie ich es immer versuche zu schaffen, freien Montag, ab Dienstag die Vorbereitung auf das Wochenende. Wir haben auch Champions League und Europa Liga und im Programm. Also das heißt, bei englischen Wochen sieht das nochmal ganz anders aus. Aber die Regelwoche sieht so aus, dass ab Dienstag die Vorbereitung beginnt und das alles idealerweise dann mündet in ein Gespräch mit den beteiligten Cheftrainern. Da versuche ich mir immer erste Handinformationen zu holen, idealerweise schon relativ früh die Aufstellung zu bekommen, damit ich mich einstimmen kann auf die erste Elf. Und das sind für mich logischerweise dann neben den ganzen Titeln und Publikationen, die ich lese und lesen muss, die wichtigsten Informationen und Erkenntnisse, wenn ich erste Hand Informationen bekomme von den Cheftrainern. Du hast es eben schon angesprochen, das war ja auch Thema in den letzten Tagen. Marcel Reif hört auf als Kommentator bei Sky. Jetzt hast du die Möglichkeit, nochmal was Nettes über den Kollegen zu sagen. Diese Möglichkeit nutze ich gerne. Also es ist bekannt, dass ich Marcel Reif sehr schätze. Ich weiß sehr wohl, dass er ein Kommentator ist, der extrem polarisiert, was ich allerdings gut finde. Ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres als Kommentatoren, zu denen man sagt, ja, okay, der war auch dabei. So, also bei Marcel Reif gibt es wahrscheinlich 50%, die sagen, das ist genial, was der macht. Und die anderen 50%, die finden das halt, um es vorsichtig zu formulieren, so mittel. Ich war nie ein Kritiker von Marcel Reif, sondern habe mir immer wieder angeschaut, wie der das macht. Vor allem finde ich, dass er sprachlich auf einem Niveau ist, das viele aus unserer Branche niemals erreichen werden. Das imponiert mir schon. Darüber hinaus hat er einen sehr großen Sachverstand, ist in der Lage, auch über den Tellerrand Fußball hinauszublicken. Also ein sehr intelligenter Kollege und ich sage ganz ehrlich, und das ist bekannt, meine Meinung ist bekannt diesbezüglich, ich bedauere sehr, dass er Sky verlässt. Ich bin allerdings sehr, sehr sicher, dass er wo und in welcher Form auch immer irgendwo im Fernsehen wieder auftauchen wird. Jetzt hört man ja als Wolfsburg-Fan bei TV-Kommentatoren immer gern besonders hin, insbesondere wenn es dann um die Berichterstattung geht, über angeblich mangelnden Zuschauerzuspruch, und dann werden dann Bilder gezeigt vom leeren Gäste-Fanblock, oder es wird von den Kommentatoren gerne nochmal betont, wie teuer denn jetzt ein Spieler war, während solche Dinge bei anderen Vereinen häufig gar keine Rolle spielen in der Berichterstattung. Wie siehst du das? Na, ein paar Sätze habe ich dazu ja schon vorhin gesagt, was die Wahrnehmung aus der Distanz betrifft, auch zum Thema Geld. Ich war in dieser Champions League-Saison zweimal zu Gast in Wolfsburg, also das zum Thema Zuschauer. Einmal gegen Moskau, das war, glaube ich, der erste Gruppenspieltag. Da war das Stadion nicht ausverkauft, 20.000 oder 22.000 waren da. Und gegen Manchester United war die Hütte voll. So, also das sagt mir, der Name der Mannschaft ist erstmal entscheidend. Bekanntermaßen gibt es ja die Schichtarbeit im VW-Werk und irgendwie gibt es da Überschneidungen mit der Anstoßzeit bei Wochentagsspielen. Insofern ist es auch eine logische Konsequenz des Arbeitsaufkommens im Konzern, dass vielleicht bei einem Gegner wie ZSKA Moskau das Stadion nicht voll ist. Ja, allerdings zeigt mir das, wenn ein Gegner mit Name kommt, sind die 30.000 immer da in der VW Arena. Also ich glaube, auch da gibt es ein klares Votum der Fans und der Zuschauer zu sagen, wenn ich da reingehe in dieses Stadion, bekomme ich meist ein richtig gutes Fußballspiel mit technisch anspruchsvoll spielenden Wolfsburgern. Und ich glaube, dass das kurz-, mittel- und auch langfristig die Leute ins Stadion holt, wenn sozusagen dieser Stempel bestehen bleibt. Zu wissen, wenn ich Wolfsburg gucke, gerade im eigenen Stadion, kriege ich offensiven Fußball, kriege ich Tempo-Fußball und spektakulären Fußball, dann ist das Stadion auch voll. Also ich sehe das jetzt nicht ganz so kritisch und ich würde da auch nie ein Ding draus machen. Ja, habe ich auch nicht, wenn da 22.000 bei einem Mittwochabendspiel gegen den ZSKA aus Moskau da sind. Das stimmt, da muss ich dich tatsächlich rausnehmen aus der Kommentatorenriege, die das immer so gerne mal macht bei uns und ein Klischee bedient, da gehörst du ausgesprochen nicht zu. Letzte Frage, wo landet der VfL denn am Ende? Tja, wenn ich das jetzt wüsste, würde ich sofort einen Totoschein ausfüllen. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das hängt von diesen ganzen Bedingungen ab, die wir gerade schon diskutiert haben. Wichtig ist, dass die Mannschaft auch in einen Flow hineinkommt. Also so ein Sieg auf Schalke beispielsweise könnte ein initialer Sieg sein und die Mannschaft dann über die nächsten Wochen tragen. In der Champions League ist die Mannschaft von Dieter Hecking noch im Achtelfinale gegen Gent dabei. Auch da könnte ein Vorpreschen ins Viertelfinale sicherlich der Mannschaft die viel zitierten Flügel verleihen. Also es hängt von vielen Details ab. Bleibt Luis Gustavo fit oder wird er mal fit, auch konstant über Wochen und idealerweise Monate bis ins Ziel hinein? Kann sich ein Schürrle endlich mal richtig durchsetzen? Damit meine ich, kann er die Torgefährlichkeit zeigen, die ihn in Mainz in die Fußballnationalmannschaft gebracht hat? Bekommt Kruse seinen Punch, wie er ihn in Gladbach hatte? Und. Bleibt die Mannschaft von Verletzungssorgen weitgehend befreit, kommt Bastos zurück und treffen diese ganzen anderen Details zu und im positiven Sinne zu auf dem VfL Wolfsburg, glaube ich, dass Platz 4 nach wie vor ein realistisches Ziel ist. Denn ehrlich gesagt, da oben die Mannschaften, die über Wolfsburg sind in der Tabelle aktuell, also Mönchengladbach und Schalke und Leverkusen, die rasen ja auch nicht mit 7-Meilen-Stiefeln Richtung Champions League. Und Hertha, da muss man sowieso mal abwarten, inwieweit die Mannschaft die derzeitige Form bis ins Ziel tragen kann. Also Stand heute würde ich sagen, Wolfsburg bleibt immer ein Champions-League-Kandidat. Ja, Platz 4 würde ich Stand heute sofort unterschreiben. Dein Optimismus in allen Ehren, das war Markus Lindemann, Sky-Kommentator. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Kurzpassspiel. Pep Guardiola beendet ja jetzt sein dreijähriges Sabbatical in München, weil das Geld knapp wird. Ja, der Arme, der hat es auch richtig schwer. Und dann ist dazu auch noch Feuer unterm Dach. Also der Vidal, der soll betrunken Auto gefahren sein mal wieder. Ja gut, das überrascht jetzt auch keinen. Und lässt zusätzlich noch seinen Geldzettel in der Kabine rumliegen. Da sind die Kollegen auch sauer. Aber am meisten ist Pep wohl aufgestoßen, dass einige Spieler nicht fit aus dem Weihnachtsurlaub gekommen sind. Da gab es wohl richtig Ärger. Und uns liegt ein exklusives Interview mit Pep Guardiola vor, was er denn zu bekritteln hatte. Was war denn Pep? Die Spieler, die zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. dann musste ja Enes Benhatira von Hertha BSC den Verein verlassen. Ja, weil er angeblich Mitchell Weiser im Bus verprügelt haben soll. Der hat dann hinterher ein Pfeilchen gehabt. Ja, ich verstehe die Aufregung nicht. Der Enes, der hat doch nur das gemacht, was er früher im Schulbus auch gemacht hat. Und ich meine, so Typen wie Mitchell Weiser, die werden da auch immer verprügelt. Wahrscheinlich, ey du Opfer, gib mal dein Kakaogeld. So lief das ab. Ja, und jetzt hat dann ein Richter gesagt, entweder du verlässt den Verein, gehst in den Knast oder du musst zu Eintracht Frankfurt wechseln. Da frage ich mich jetzt auch, was schlimmer ist. Und dann wollte ja der HSV noch einen Spieler verpflichten zum Ende der Transferperiode. Hat leider nicht geklappt. Ich habe zuerst gedacht, die E-Mail, die da verloren gegangen ist, die war doch bestimmt bei Peter Knebel im Rucksack. Aber nein. Und wir sagen trotzdem herzlichen Glückwunsch an den Spieler Sanogo, der jetzt nicht zum HSV wechselt. Er darf nämlich weiter Fußball spielen. Tradition schießt keine Tore. Ja, bei mir ist jetzt Mario Turic von RTL Aktuell und Experte für den FC Schalke 04. Hallo Mario. Hallo Lars. Jo, wir legen auch gleich los. Wann geht Leroy Sané zu Red Bull Leipzig? Ja, keine Ahnung, wann er das macht und ob er es macht. Ich würde es mir natürlich nicht wünschen. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also es verändert aus deiner Sicht. Sportlich verbessern wird er sich ja da jedenfalls nicht. Das heißt, dass aber Leroy irgendwann mal gehen wird und auch in absehbarer Zeit, das ist auch den Schalke-Fans klar, sagen wir es mal so. Ja, mein Gott, es wird ja einem ganz schwindelig, wenn man so liest, wer den alles haben will. Und wenn dann so Leute oder beziehungsweise Vereine genannt werden wie Barcelona, Real Madrid, Manchester City, dann fällt es in der Tat schwer, dran zu glauben, dass er ein Leben lang Schalker bleibt. Wo ist da so die Schmerzgrenze geldmäßig? Was wollt ihr mindestens haben? 50 wahrscheinlich. Ja, ich meine, jetzt haben wir für Draxler von Wolfsburg 40 bekommen, dann wollen wir für Sané schon... 40 im Erfolgsfall bitte, ja. Das ist ja nicht gegeben. Ja, genau, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Anderes Thema, die 40, jetzt so im Nachhinein muss man sagen, alles richtig gemacht, aber ist ja auch erst eine Halbserie vergangen. So sieht's aus. Ja, Stichwort... Bei Schalke fällt mir immer ein Unruhe. Immer ist irgendwie im Verein Unruhe, es geht irgendwie hin und her. Man hat nicht so den Eindruck, dass sich da immer alle grün sind. Wie ist Schalke momentan drauf, also jetzt so gerade umfeldmäßig? Ja, Schalke, ist, um noch eine andere Floskel zu benutzen, ist ja, ist und bleibt Wundertüte. Du kannst im Prinzip, also ich so als 40 Jahre Schalke-Fan muss sagen, du kannst gewinnst ein Spiel mit überragendem Fußball und im nächsten Spiel scheiterst du dann an, keine Ahnung, Darmstadt oder Ingolstadt. So, deswegen Prognosen zu treffen, also wie sie im Moment drauf sind. Ich meine, 3-1 gegen den Tabellen 16. zu Hause zu verlieren zum Rückrundenauftakt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber dann gewinnst du halt in Darmstadt 2-0, wo sich andere Vereine jetzt auch nicht so ganz einfach getan haben. Also von daher, da sieht man schon an den beiden Ergebnissen, dass es schwerfällt, irgendwie Prognosen zu treffen, wohin die Reise geht und wie sie auch im Moment drauf sind. Also ich meine, nach dem Gesetz der Serie jetzt, nach der Miniserie Rückrunde, müssten sie das nächste Spiel ja wieder verlieren, was ich natürlich nicht hoffe. Ja, ich schon, aber das wird dich nicht überraschen. Trotzdem hat man natürlich das Gefühl, bei der Unruhe, da ist sehr viel hausgemacht. Also auch wenn sich die Protagonisten nie richtig selbst äußern, wie Herr Tönnies dann zu Horst Held, dann kommt der Heidel ins Spiel, das wirkt alles so ein bisschen unruhend. Klar, du sagst selber Schalke Wundertüte, aber woran liegt das denn, dass da immer so viel Gemausche ist, so viel Rumgewerkel so im Hintergrund? Ja, woran liegt das? Ich meine, am Ende, weißt du, so der eine profitiert von der Bild-Zeitung, der andere hat seine Kompagnons bei Sky News, der eine will dies durchsetzen, der andere will das durchsetzen. Am Ende, ist ja auch so, wie sagen wir mal, enges Geflecht, auch nicht nur jetzt vereinsintern, sondern auch Verein mit Medien und jeder hat so seine Fürsprecher und das kommt wahrscheinlich immer darauf an, in welcher Saisonphase wir uns gerade befinden, wer was durchsetzen will, wer ist unzufrieden. Und dann werden halt die entsprechenden Kanäle genutzt, um Interessen zu verfolgen. Also du hast natürlich auch ein hohes Medieninteresse an dem Verein. Es ist ohne dir jetzt als wehtun zu wollen, allzu sehr wehtun zu wollen. Du hast natürlich auch ein paar mehr Leute, die sich für den Verein Schalke 04 interessieren, als vielleicht für den VfL Wolfsburg. Ja, das muss jetzt so stehen lassen. Das muss ich so stehen lassen, da hat mir ja gar nichts anderes übrig. Trotzdem haben Wolfsburg und Schalke ja eine Sache gemeinsam, insbesondere in dieser Saison, nämlich man ist so ein bisschen hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Woran es bei uns liegt, das ist in dieser Sendung ja schon häufiger mal angesprochen worden, aber woran liegt es denn bei euch? Ist es der neue Trainer, ist es die nicht richtig zusammengestellte Mannschaft oder ist da noch so viel Luft nach oben bei euch? Wie muss man das beurteilen? Ja, ich würde das ehrlich gesagt nicht so stehen lassen mit dem hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Man muss mal überlegen, wo stand der Verein am Ende der vergangenen Saison? 3 Punkte besser als mit Di Matteo. Jetzt habt ihr gerade ausgeglichen. Ja, jetzt haben wir gerade ausgeglichen, aber ich meine jetzt so, wenn du dir da die Unruhe im Umfeld angeschaut hast, also Erwartungen waren zum Ende der Rückrunde, ja, das war ja eine Katastrophe, was da sozusagen im Gange war. Jetzt ist man immerhin Tabellenfünfter, also ich meine mit sozusagen Anschluss an die sogar an die direkten Champions League Plätze, also so weit hinter den Erwartungen sehe ich den Verein ehrlich gesagt nicht. Das sind dann so die Mechanismen wieder. Es gibt nur einige, die sagen das, ja, da könnte mehr sein und eigentlich müsste der Verein bzw. die Mannschaft mit der Qualität, die in der Mannschaft steckt, weiter oben sein. Aber um ehrlich zu sein, du hast die üblichen Protagonisten vorne mit Bayern und Dortmund. Du hast jedes Jahr einen Ausreißer nach oben. Das ist dieses Jahr Hertha BSC Berlin. Die stehen oben. Und Leverkusen ist auf Augenhöhe mit Schalke, auch punktemäßig. Also von daher, da ist jetzt nicht viel, sag ich mal, Luft nach oben für den Verein. So sehe ich das. Das heißt, für einen Schalker bist du eigentlich sehr zufrieden. Ehrlich zu sein, angenommen, du hättest die Tabelle nicht vor Augen und du wüsstest nicht, wo die jetzt stehen. Du würdest nur die Berichte lesen. Da würdest du denken, die stehen irgendwo zwischen 10 und 15. Dann guckst du auf die Tabelle, dann siehst du, oh, die stehen auf dem 5. Platz, haben 1 Punkt Rückstand auf dem Champions-League-Qualifikationsplatz. Also da ist schon so, sagen wir mal, eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was geschrieben ist, wird und dem, was die Mannschaft dann tatsächlich am Ende geleistet hat bisher. Ja, Stichwort Leistung. Da schwört ja auch bei uns immer ein Name rum, der mit euch sehr, sehr verbunden ist. Julian Draxler. Wir sind noch nicht ganz so zufrieden. Ganz ehrlich, wie weh tut euch der Verlust? Oder ist es das quasi durch das Geld schon aufgefangen? Oder sagt ihr, eigentlich hätten wir noch gern behalten? Ja, am Ende, weißt du, das ist natürlich, gibt es noch Phantomschmerz so ein bisschen. Und ich glaube, so nach gefühlt 30 Jahren Schalke-Mitgliedschaft und im Verein als Fußballer tätig, ist es natürlich erstmal so, die Nachricht dann, er geht jetzt und so, das tut weh, keine Frage. Tut es auch weh, weil er ausgerechnet nach Wolfsburg gegangen ist? Nee, glaube ich nicht. Also ich meine, das wäre jetzt was anderes gewesen. Ich glaube, im Fall Neuer zum Beispiel zu den Bayern oder wenn er jetzt, keine Ahnung, zu den Schwarz-Gelben gegangen wäre, das hätte weh getan. Aber jetzt, ich meine, Wolfsburg, da besteht jetzt keine, sag ich mal, ausgesprochene Fan- oder Clubfeindschaft oder Rivalität zwischen Wolfsburg und Schalke. Das glaube ich nicht, also Wolfsburg nicht. Aber was ich nur sagen wollte, ist, da am Anfang, ne, so der erste Schock, nachdem der dann sozusagen so ein bisschen, oder nachdem der Schock so ein bisschen verflogen war, glaube ich, sieht auch jeder jetzt im Verein, zumal er, wie gesagt, in Wolfsburg bisher keine Bäume ausgerissen hat, sieht jeder, ja, es hat wehgetan, aber vielleicht war das auch nicht das Allerschlechteste, die 40 Millionen mitzunehmen. Was erwartet ihn denn dann Samstag? Er geht ja selber vom Schlimmsten aus sozusagen, also von einem Dauer-Five-Konzert bei jeder Ballberührung. Wenn es doch nur so ein bisschen wehtut, sagen wir es mal so, wird er dann trotzdem als Judas empfangen oder wie würdest du das mal prognostizieren? Ja, ich glaube, darauf muss er sich schon gefasst machen, wenn er da einläuft, also da jetzt nicht irgendwie mit... Dass er keine Jubelstürme auslöst, das ist klar. Man muss sich mal angucken, die Reaktion, als Neuer das erste Mal mit Bayern auf Schalke gespielt hat, ist auch nicht gerade freundlich empfangen worden. So ähnlich wird es wahrscheinlich Jule dann auch ergehen am Samstag. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht irgendwie... Ja, das wird jetzt nicht irgendwie das... Am Anfang wird es ein bisschen ihm wehtun, aber ich glaube, das wird sich im Laufe des Spiels legen. Ich glaube, dass er sich auch gut daran getan hat, dass er sich keine 5. gelbe Karte abgeholt hat, denn ich denke, das Stahlbad Schalke wird ihn nochmal reifen lassen. als Persönlichkeit. Wie siehst du das? Interessante Betrachtungsweise. Also ich meine, Problemen oder bestimmten Dingen aus dem Weg zu gehen, ist, sage ich mal, in den seltensten Fällen eine gute Lösung. Deswegen glaube ich auch, spielt er dieses Jahr nicht da, spielt er halt nächstes Jahr da. Und dann hat er es nur ein bisschen aufgeschoben. Also von daher glaube ich, rein und durch. Jetzt stelle ich nochmal eine ketzerische Frage. Wenn Schalke ein Verein von dieser massiven Strahlkraft, diesem Interesse und so weiter, Folklore, hast du nicht gesehen, ist, wieso fällt es euch so schwer, eure Top-Talente, vorausgesetzt, Sané geht jetzt auch, ein Neuer geht, weil er da Titel gewinnen kann bei Bayern, ein Draxler geht, weil ihm der Druck zu groß ist auf Schalke, warum gelingt es dem Verein nicht, seine, ja, dicken großen Namen dann auch zu halten, vor allem wenn sie aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Ja gut, am Ende muss man es ja auch so sehen. Özil, wollte ich noch sagen. Ja gut, Özil war ja dann von Özil gewollt tatsächlich auch und damals gab es ja auch für die damalige Zeit gutes Geld für ihn, das waren glaube ich 4 oder 5 Millionen von Werder Bremen. Da muss man auch sagen, für so einen Nachwuchskicker in Anführungsstrichen, ja, man kann natürlich immer sagen, Talent nicht erkannt und dann für wenig Geld verscherbelt, aber wenn man sich zurückdenkt in die Zeit, da wusste man auch nicht, wo geht die Reise für Herrn Özil hin in Europa oder auf der Welt. Und von daher, ehrlich gesagt, so im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, woran liegt es, dass sie die Talente, ich glaube ja auch nicht, dass sie die Talente nicht halten können. Ich glaube, das ist am Ende so wie mit allen anderen Vereinen auch, die jetzt sagen wir nicht zur Crème de la Crème in Europa. Und ein paar Jahre haben sie alle bei Schalke gekickt. Neuer ist ja auch nicht irgendwie durch die Decke gegangen und war im nächsten Jahr dann weg, sondern er hat ja auch mit Schalke einen DFB-Pokalsieg geholt. Er hat ja 4, 5 Jahre oder 6 Jahre bei den Lizenzspielern mitgemacht. Und dann war er einfach so gut, dass halt da Schalke kann halt nicht mit Bayern oder mit Real oder mit Manchester City mithalten. Dann sind die Leute weg. Vielleicht ist das Problem tatsächlich, dass sie zu gut sind dann irgendwann mal für den Verein. Also ein normaler Prozess insgesamt. Absolut. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwas ganz Außergewöhnliches, was anderswo nicht vorkommt. Ich meine, Dortmund ist 2-mal deutscher Meister geworden und hat im zweiten Jahr Mario Götze an die Bayern verloren. Also von daher, weißt du, so... ja, ich glaube nicht, dass das was Außergewöhnliches jetzt ist, was die jungen Spieler und Schalke anbelangt, die Talentierten. Gut, machen wir einen Strich drunter und fragen uns, wie geht's aus am Samstag? Hast du einen Tipp? Ja, also ich sprach ja vorher von der Wundertüte, ne? Also es ist in der Tat so schwierig zu prognostizieren. Das eine ist, was ich hoffe natürlich auf einen Schalker Sieg. Das andere ist, was ich glaube, Ich tippe mal unentschieden. Ich bin mal ganz realistisch und sage, das läuft so offen. Beide sind so lala in die Rückrunde gestartet. In beiden Mannschaften steckt Qualität. Wie immer zählt das erste Tor, wenn es keine Garantie ist. Siehe Werder gegen oder Schalke gegen Werder. Wir haben auch 2 Führungen verspielt. Ja, jetzt, eben. Ne? Oder so, auch so. Normalerweise sagt man aber, auf dem Niveau führen sie einmal, dann ist das die halbe Miete. Aber wie gesagt, die letzten beiden Spieltage haben uns da eines Besseren belehrt. Also zumindest hier. Also ich tippe mal, ich sag mal salomonisch so ein 1-1. Okay, und dann natürlich die letzte Frage, kann ich dir nicht ersparen. Wann werdet ihr nochmal deutscher Meister? Ja, also wie viele Jahre sind es jetzt? Dieses Jahr werden es 58 im Mai. Komm, mach dann die 100 noch voll. So ungefähr. Also ich wäre ja froh, ich würde es neu erleben. Ich bin jetzt 49. Vielleicht so zum Renteneintritt, also ein schönes Geschenk zum Renteneintritt wäre doch was, so eine deutsche Meisterschaft. Ja, mal gucken. Ich könnte jetzt sagen, freundlicherweise, ich drücke die Daumen. Machst aber das mache ich natürlich. Darfst du natürlich nicht. Darf ich natürlich nicht. Ja, also, sagen wir mal so, wenn ihr da irgendwann mal glücklich mit werdet, dann vielleicht sagt mein Herz auch, ach komm, gönn was denen doch. Ja, nachdem mal. Ihr dann 3-mal deutscher Meister wart, dann im 4. Jahr, dann besser als die Bayern, dann mal die Schalke. So, ne? Sieht's aus, ja. Alles klar. Das war Mario Turic von RTL Aktuell und Schalke-Experte. Vielen Dank für das Gespräch. Keine Ursache. Gerne wieder. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Sitzen 2 Eintracht Braunschweig-Fans am Badesee, total romantischer Sonnenuntergang und so. Und auf einmal hören sie so, Hilfe, Hilfe, gluck, gluck, gluck, gluck. Zögern natürlich keine Sekunde, sind ja Eintracht-Fans, springen rein, ziehen raus, ne, fangen sofort an mit Wiederbelebungsmaßnahmen, Herz-Lungen-Massage und so. Und der eine macht Mund-zu-Mund-Beatmung und sagt irgendwann zu seinem Kumpel, boah, stinkt der aus dem Hals, boah, der Mundgeruch, tut mir echt leid, ey, ich helfe ja echt gern, aber boah, stinkt der. Gibt's ja gar nicht, sagt der andere, oh scheiße, ich glaube, wir haben den Falschen rausgezogen. Der hier hat noch Schlittschuhe an. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Ausgabe des Wölferadios. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr was zu sagen habt zur Sendung, wie es euch gefallen hat, wenn ihr überhaupt was loswerden möchtet, dann schreibt mir auf der Facebook-Seite oder bei wolfsblog.de. Besonders bedanken möchte ich mich bei Sebastian und bei Norman für die inhaltliche und die technische Unterstützung. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage mal schön, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Immer nur du, immer nur du. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL.